Übung 11a. Alexander erzählt von Deutschland. Hören Sie seinen Bericht. Was ist anders? Das war für mich nie ein Problem, wohin mit dem Müll. Müll ist Müll und kommt in den Mülleimer. Tetrapack, Altpapier, Speisereste, Kartoffelschalen, Glas und anderes. In Deutschland aber ist es anders. Müll wird sortiert. Papier, Glas, Bioabfälle, Plastik. Alles wird getrennt, in speziellen Mülltonnen.